Ja, das hier ist eine von diesen Grabstätten. Es gibt in der Umgebung hier auf den alten Friedhöfen eine ganze Reihe davon. Wir wollen auch jetzt nicht jeden mit euch abfahren, sondern nur exemplarisch zwei uns angucken. Es gibt, wie gesagt, überall verteilt die. Sind in den 20er Jahren hingestellt worden mit so einem weißen Stein. Der ist schon stark verwittert. Hier an dieser Verzierung könnt ihr das sehen. Das war im Grunde genommen, war hier so ein Ehrenkranz, da standen die Namen da drauf. Dieser Stein wurde schon mal erneuert. Und diese Platte hier ist zu DDR-Zeiten schon hingehängt worden, weil eben man die Namen nicht mehr lesen konnte. Es gab aber Steine, die erheblich besser erhalten sind. Wenn man sich die alle im Einzelnen anguckt, kann man auch das Aussehen ungefähr so rekonstruieren. Wie gesagt, das sind alle gleich gewesen. Und 2011 hat man dann diese Platten mit Metall, also wo man es nicht mehr lesen konnte, fast überall mit Metallplatten ersetzt, sodass man also wieder die Namen lesen kann. Das werden wir irgendwie nachher nochmal uns angucken. Dass normale Arbeiter einen Grabstein hatten, war zu dieser Zeit gar nicht üblich, weil die Leute viel zu arm waren. Ist nicht so gewesen, dass sich da jeder einen Grabstein leisten kann. Also normalerweise hat man die Leute bestattet und dann war nach ein paar Jahren eben Schwamm drüber. Es gab da keinerlei Geschichten. Das ist, wie gesagt, von der KPD unternommen worden. Zum Werk selber, wenn wir jetzt vom Werkstor stehen, komme ich lieber hier im schattigen Bereich. Ich hatte ja gesagt, dass da ein paar hundert Bewaffnete sich aufhielten. Die Polizei hat einen Ring um das Werk gezogen, das eingekesselt. Und Max Hölz hatte vor, nach Halle vorzudringen. In Ammendorf gab es damals ein Munitionsdepot. Das wollte er in Besitz nehmen und wollte dann mit der Bewaffnung der Ausrüstung dann nach Halle vorrücken. Dazu braucht er Unterstützung aus dem Leunawerk. Deswegen hat er den Bowitzki, das war einer von denen, die da auch beim Aufstand beteiligt waren, dahin geschickt. Und der Utzelmann hat aber gesagt, ich schicke euch 1000 Schuss Munition und aber keine Leute und so weiter. Der ist also da im Werk geblieben. Der entscheidende Angriff von Max Hölz auf Ammendorf bzw. Halle ist dann gescheitert, zusammengeschossen worden. Dazu kann ich aber vielleicht nachher noch was sagen, wenn wir in Ammendorf sind. Und nachdem dieser Angriff gescheitert war, war eigentlich das Aufstandsgeschehen auch, also wenn es nicht schon vorher, von vornherein sozusagen verloren war, da war es dann verloren. Das Werk war eingekreist und dann gab es eine Besprechung abends, am 30. April. Und dann haben sie überlegt, was machen wir jetzt? Und abgestimmt. Und dann hat sich eine große Gruppe von über 300 Leute, auch mit den Knarren in der Hand, gesagt, wir versuchen uns jetzt noch abzusetzen und wegzukommen. Und das haben sie auch gemacht und da war auch Utzelmann dabei. Diese Gruppe hat sich dann nochmal geteilt in zwei Gruppen. Das ist nachher noch wichtig, weil es eine ist Richtung Unstruttal, eine ist Richtung Leipzig. Da ist dann auch Utzelmann später verhaftet worden. Und im Werk zurück blieben ein paar Leute, die früher im Betriebsrat waren. Ein paar Leute hatten es tatsächlich nicht mitgekriegt wohl, die irgendwo hier in der Peripherie sich verschanzt hatten. So dass man da keine genauen Zahlenangaben hat, aber es waren auf keinen Fall mehr viel mehr als 200 Leute drin. Der Betriebsrat hat dann gesagt, das hat jetzt überhaupt gar keinen Zweck mehr. Wir nehmen Kontakt mit der Polizei auf und übergeben das Werk friedlich. Die Polizei ihrerseits hatte aber keine Lust mehr auf friedliche Übergabe und hat gesagt, nee, nee, also haben sich auf keinerlei Verhandlungen eingelassen, haben dann ein paar Geschütze da aufgefahren, haben das Werkstor eingeschossen und haben das dann mit Hurra sozusagen eingenommen. Und die paar Leute, die da noch waren, haben teilweise auch hier und da einzelnen Widerstand geleistet, sodass dann ein Polizist auch erschossen worden ist bei der Einnahme und ein oder zwei verletzt, also ganz recht geringe Tote. Aber es gibt da verschiedene Angaben, zwischen 50 und 70 Arbeiter dann erschossen worden auf dem Gelände und teilweise eben auch auf der Flucht. Sind hier eben an der Saale vorbei. Da steht also immer wieder in den Berichten, dass man einige versucht haben, über die Saale zu schwimmen und dabei ein paar ertrunken sind. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass es da ein paar extrem schlechte Schwimmer gegeben hat, weil so doll fand ich die Saale jetzt nicht. Und dann bin ich drauf gestoßen, hat der Max Lademann geschrieben bei der Auseinandersetzung über die Aufstellung des Denkmals. dass es da Leute gegeben hat, die wohl Leute auch erschlagen haben, die über die Saale geschwommen sind. Also Reaktionäre, die nach dem Zusammenbruch von dem Aufstand da auch so tätig gewesen sind. Das sind dann nicht nur Leute gewesen, die also für den Aufstand waren, wollte ich nur sagen. Ja, und Max Hölz war nach der Zerschlagung sozusagen dieser Leunawerke, gab es noch Max Hölz, der unterwegs war, aber auch nur noch 2 Tage. Der ist dann im Gut Besenstedt gestellt worden bei Halle in der Nähe und ist dann seine Gruppe zerschlagen worden, auch so umsingelt, und dann ist er später in Berlin verhaftet worden. Da kann man nachher auch vielleicht noch was zu sagen. Und dann gibt es noch eine Kampfgruppe Bowitzki, die dann in Richtung Wir abgehauen ist und im Bachrad zusammengeschossen wurde. Die Gruppe Bowitzki, die will ich nachher nochmal was speziell darauf eingehen, die aus den Leunawerken also sich abgesetzt hat, weil es also in dieser Geschichte sich sehr viel zusammenfindet. Aber das will ich jetzt nicht hier zum Thema machen, das wird doch ein bisschen weit. Ja, ich denke, jetzt geht's zum Werkstor.